Sie nennen ihn durchaus mit Respekt. Er hat es eigentlich schon früh gescheckt. Natürlich zynisch und immer gern, die Feinde, die aber weniger wären. Doch überhaupt nicht oder nicht nur wegen dieser Caprice der Natur. So nannte es in einer Promi-Talkshow: Ein Auge schwarz, das andere blau. Bastard! Es ist was anderes, diese Art, so zwischen brutalo und soft und smart. Du hast diese Mischung und dieses Flair, nur wenn du von unten kommst, so wie er. Sein Markenzeichen, der dritte Grad, doch sanft, wie der Spiegel geschrieben hat. Die Hand ausstrecken zum Kompromiss und dann aus der Deckung der plötzliche Biss. Das Schmuddelkind, das er früher mal war, erkennt man nicht mehr, sein rotes Haar, aschblond und weg mit dem Schürhakenschmiss, statt Rattenzähne ein Strahlegebiss, den Körper gestylt von Tennis und Squash, sein Lieblingsmaler Hieronymus Bosch. So heißt es im Fragebogen der Fatz, die Toskana ist sein Lieblingswohnplatz, Bastard. Das Bobbeltsche ist ein Genießer, das hat seine Mutter von ihm schon früher gesagt. Weil er hat sie gern am Daumen geleckt und ihn vorher tief in den Hintern gesteckt. Tatsächlich gilt er als einer der, das Leben nimmt als Grand Flaneur. Genau dieser Typ des Citoyens, der genießen, aber auch führen kann. In Edelklamotten, wenn er da steht, italienische Schuhe und handgenäht, dann motzen Patz war immer noch fest, vor allem, wenn er die Sprüche loslässt. Vom alten Mief und von neuem Schliff, aber er hat die Truppe im Griff. Und wenn er dann kommt im Kumpelton, dann klatscht sogar die Betonfraktion. Bastard! Ob er überhaupt noch am Zügel läuft, wo er aus jedem Druck nach oben seift, das weiß kein Mensch mehr in seinem Verein. Beim Rennpferd darf man nicht pingelig sein, zitiert er sich und den Grand Old Boss, den die Raffbahn einer Treibjagd erschoss. Er selbst weiß es nicht mehr, ist ihm auch egal, solange es bergauf geht und nicht zu Tal. Schiss hat er eigentlich nie gehabt, höchstens davor, dass mal was nicht klappt. Und dass man ihn abknallt oder so, doch das gehört nun mal zum Risiko. Und dass vielleicht irgendjemand entdeckt, dass er immer noch gern am Daumen leckt. Und dass sich diese schräge Passion mal auswächst zur echten Perversion. Bastard! Naja, wie die Zeiten nun einmal sind, im milden, würzigen Aufsteigerwind. Und bis die Erde irgendwann bebt, da gibt es ihn, wie er lebt und lebt. Der Spitzname meint, er passt nicht zu ihm, er selber nennt sich gerne Lord Jim. Ob das nicht vielleicht der Richtige wäre? Doch man wählt nicht selbst seine None gern, Bastard! Doch du wählst nicht selbst deine None, Bastard!